Es war, als gingen wir mitten in ein altes Bild hinein und würden ein Teil davon. Fast hätten wir daneben einen schön gesäuberten und gebleichten Totenkopf übersehen, auf dem noch verwegen die Rumänenmütze sitzt. Der Dichter und Bataillonsarzt an der Ostfront, Hans Carossa, schildert in dem 1924 erschienenen rumänischen Tagebuch seine Erlebnisse an einem südosteuropäischen Schauplatz des Ersten Weltkriegs, der in der westlichen Welt über Jahrzehnte nahezu vergessen schien. Den Beginn jenes Rumänienfeldzuges markiert der Politologe Herfried Münkler in seinem Werk »Der große Krieg«. Am 17. August 1916 unterzeichnet Rumänien mit Frankreich und Russland ein Abkommen, wonach ihm Siebenbürgen, die Bukowina und das Banat, alles Territorien der Donaumonarchie, zufallen sollten. Das war ein sehr viel attraktiverer Preis, als ihn Deutschland und Österreich zu bieten vermochten, die nur Zugewinne gegenüber Russland in Aussicht stellen konnten. Am 27. August erklärte Rumänien den Mittelmächten den Krieg. Doch so außergewöhnlich schien dieser Winkelzug nicht, mit dem Rumänien seine Neutralität damals aufgab. Denn etliche Staaten waren erst im Laufe der Jahre in diesen Krieg eingetreten. Neben den Rumänen auch die Italiener, die Bulgaren oder die Griechen, die jeweils abwogen, auf welcher Seite sie mit ihren ökonomischen und territorialen Zielen besser aufgehoben waren. Auf Seiten der Mittelmächte um Deutschland oder der Donaumonarchie oder auf Seiten der Entente um Frankreich, Großbritannien. Dazu der Historiker Ernst Pieper, Autor der Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs Nacht über Europa. Für die Rumänen, die Territorien sich einverleiben wollten, die in österreichischem Besitz waren, war es nicht sehr naheliegend, auf der Seite der Mittelmächte in den Krieg einzutreten, obwohl der rumänische König das am Anfang wollte. Aber der Ministerpräsident Bratuanu hat sich von Anfang an dagegen gewandt und eben einen Neutralitätskurs dann auch durchgesetzt. Also der König ist in seinem eigenen Kronrat überstimmt worden. Auch so etwas hat es damals gegeben. Und im Grunde genommen war auch für die Entscheidung gar nicht so sehr ausschlaggebend, wollen wir lieber mit den Engländern oder Franzosen kämpfen oder mit den Deutschen und Österreichern, sondern es waren die eigenen Interessen und die Gegnerschaft zu Bulgarien. Deutschland hatte wirtschaftliche und geostrategische Interessen in der Region. Vor allem wegen des Zugangs zum Schwarzen Meer und darüber hinaus zum Bosporus und den Dardanellen. Mit revanchistischem Herzblut hätten damals die Rumänen und Bulgaren dort weitergemacht, wo sie am Ende des Zweiten Balkankriegs von 1913 stehen geblieben waren, hebt Denisa Pedrova hervor, Historikerin an der FU in Berlin. Bulgarien hat Ansprüche erhoben an den südlichen Teil der Dobrudscha, eine Region, die bekannt ist als Kornkammer. Es ging vor allen Dingen um Ressourcen, die kriegsentscheidend waren. Die Ressourcen Getreide, Öl und aus ganz Rumänien waren für die Mittelmächte kriegswichtig. Man hat ausgerechnet, dass man 3 Jahre den Krieg hätte fortführen können, für den Fall, dass man sich diese Ressourcen vollkommen zu Nutzen machen kann. Der Rumänienfeldzug begann mit der Einnahme Siebenbürgens, jenem Vielvölkergebiet, das lange Zeit zum Kronland Ungarn und zur Donaumonarchie gehört hatte und das wegen seiner spezifischen Minderheitenproblematik besonders hart umkämpft war. Olivia Spiridon, in Hermannstadt geboren, ist Literaturwissenschaftlerin am Tübinger Institut für die Geschichte der Donauschwaben. Sie betont, wie sehr in Siebenbürgen der Kampf des Nationalstaats gegen den Vielvölkerstaat getobt habe. Bezogen auf den Ersten Weltkrieg hatte das schon eine ganz wichtige Rolle, denn ein deutscher Offizier aus der 9. Armee von Falkenhayn, der hat in seinem Kriegsbericht aus Siebenbürgen und aus Rumänien eben dieses Erstaunen geäußert über die siebenbürgische Front, die ganz anders war, sagt er. Anders als die im Osten und anders als im Westen. Er hat auch auf der Westfront gekämpft und war auch in Serbien und hatte die rumänische Front in Siebenbürgen als sehr dynamisch erlebt. Man ging sehr schnell voran und war nicht in diesem Stellungskrieg wie im Westen, noch nicht zumindest. Und er hat natürlich auch die Exotik dieser Region wahrgenommen. Die Mittelmächte beantworteten den rumänischen Angriff auf Siebenbürgen mit einer Offensive in der Dobrudscha, jenem Gebiet am Unterlauf der Donau hin zum Schwarzen Meer, das die Rumänen seit dem Balkankrieg besetzt gehalten hatten. Unter der Leitung des deutschen Generals Mackensen drängte eine Heeresgruppe aus deutschen, österreichischen, bulgarischen und osmanischen Soldaten die rumänischen und russischen Truppen zurück. Also die Schlacht um Tutrakan oder Turtukaya ist die Auftaktschlacht der Offensive in der Dobrudscha von Mackensens Armee. Diese Auftaktschlacht war ziemlich entscheidend, wer die Initiative für sich nutzen kann und ergreifen kann. Es endete mit einer verheerenden Niederlage für Rumänien mit über 8000 Tote von beiden Seiten. Auch die Entscheidungsschlacht um die Hauptstadt Bukarest im Dezember 1916 nahm militärisch einen desaströsen Ausgang für die rumänische Armee. Von 23 Divisionen waren noch 6 an der Seite Russlands übrig geblieben. Es war eine gigantische Fehleinschätzung der Entente, man könne mit Rumänien auf seiner Seite den gesamten Ersten Weltkrieg vorentscheiden, indem man die militärisch schwächelnde Donaumonarchie zur Kapitulation zwingt. Doch die deutschen Militärs sollten diese Erwartung enttäuschen, konstatiert die Historikerin Gundula Galen von der FU Berlin. Der Rumänienfeldzug gilt gerade nicht als Abnutzungskrieg von deutscher Seite oder von Seite der Mittelmächte, sondern als kurzer, gelungener Offensivkrieg. Hier konnte sich deutsche Taktik und deutsche Operationskunst zeigen, das Selbstbewusstsein der Deutschen nochmal zu heben und zu zeigen, dass zumindest vom militärischen Können die deutsche Armee sehr gut aufgestellt war. Gleichzeitig wurde der Rumänienfeldzug auch oft behandelt, da er als Lehrstück für künftige Operationen galt. Die Deutschen sahen sich in diesem Konflikt zunächst in einer eher nüchternen Beobachtungsrolle. Sie fühlten sich nicht komplett bedroht. Es gab kein allgemeines Gefühl der Angst, Überforderung, so wie wir es in Belgien oder Nordfrankreich 1914 hatten. Und was da ja auch massiv dann diese Kriegsverbrechen von deutscher Seite befördert hat. Der Rumänienfeldzug lieferte ein weiteres barbarisches Beispiel an entgrenzter Gewalt, vor allem unter den verfeindeten Nachbarn Bulgarien und Rumänien. Nicht zu vergessen Russlands Politik der verbrannten Erde. Und die deutschen Soldaten? Das innig nüchterne Handeln, zu dem auch wir hinstreben, hier geschah es inmitten ungeheurer Zerstörungen, still und klar. Mit derart befremdlichem Dichterton verklärt hier Schriftsteller und Frontarzt Hans Carossa den Krieg aus der damaligen deutschen Verblendung heraus als eine willkommene Prüfung, die trotz des täglichen Gemetzels niemals als solche in Frage gestellt werden durfte. Kritischer beurteilt Gundula Galen die deutschen Soldaten. Also im Hinblick auf die deutschen Soldaten ist feststellbar, dass diese sich massiv an Lebensmittelplünderungen in Rumänien beteiligten. Und hier lässt sich durchaus von einer Enthemmung der Soldaten gegenüber der Zivilbevölkerung sprechen. Und befördert wurden diese Plünderungen eben durch die Vorgabe von allen Kriegsparteien, dass sie sich aus dem Lande ernähren sollten. Dass der Rumänienfeldzug bis heute historiografisch unterbelichtet blieb, ist nach 100 Jahren kaum nachvollziehbar. Wie der Historiker Jörn Leonhardt in seinem Werk über den Ersten Weltkrieg die Büchse der Pandora ernüchtert darlegt. Die viermonatigen Kämpfe im Osten markieren nicht nur im Blick auf Opferzahlen, sondern vor allem hinsichtlich der strukturellen, militärischen und politischen Konsequenzen einen viel tieferen Einschnitt für den weiteren Kriegsverlauf als Verdun und Somme, denen während des Krieges und bis heute eine ungleich größere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Stichwort Opferzahlen in Rumänien und in Bulgarien. Wenn man jetzt direkt auf die Armeen schaut, muss man sagen, dass Rumänien die Kriegspartei war, die die zweithöchste Opferzahl hatte. Also die einzige, die noch darüber geht, ist Serbien. Aber bei Rumänien geht man aus, dass 40% Verluste im Rumänienfeldzug der Fall waren. Während es bei den Mittelmächten man höchstens von 20% ausgeht. Bulgarien hatte zu Ende des Krieges 1918 800.000 Soldaten mobilisiert, bei einer Bevölkerung von knapp 4 Millionen. Die Kriegsverluste betrugen mehr als 200.000. Nachdem der Rumänienfeldzug von 1916 im öffentlichen Bewusstsein der westlichen Welt kaum hervorgekommen war, scheint nunmehr eine Wende in Sicht. Gundula Galen. Erst seit wenigen Jahren findet hier der Feldzug mit innovativen Ansätzen eine stärkere Beachtung. Und hier spielt eine entscheidende Rolle, dass sich die westliche Forschung zunehmend bemüht, den Ersten Weltkrieg als globalen Konflikt zu untersuchen. Der Historiker Ernst Pieper nennt Gründe dafür, warum diese Schlacht in Vergessenheit geraten konnte. Zum einen gab es in diesem Bewegungskrieg außer Tutrakan keinen prominenten Erinnerungsort. Außerdem, taten sich die dort neu entstandenen Staaten, wie zum Beispiel Polen, schwer mit der Erinnerung. Es kommt zum Weiteren hinzu, dass in der russischen Memorialkultur der Erste Weltkrieg eigentlich von Anfang an konsequent ausgeblendet worden ist. Das war ein zaristischer Krieg, mit dem wollte die Sowjetunion sowieso nichts zu tun haben. Er war auch nicht glorreich, er ist verloren worden. Aber auch die deutsche Geschichtsschreibung weist beim Thema Rumänienfeldzug Lücken auf. Wenn ich mir jetzt die deutsche Gedenkkultur in den letzten beiden Jahren anschaue und was auch in den kommenden Jahren geplant hat, führt der Rumänienfeldzug immer noch zu Unrecht ein Randdasein. Er wird nach wie vor zu wenig in Dokumentationen, in Ausstellungen, in Gedenkveranstaltungen berücksichtigt. Hier muss noch eine Menge Forschungsarbeit insgesamt geleistet werden. Es ist nachvollziehbar, dass durch den späteren Ausgang des Ersten Weltkriegs der Rumänienfeldzug in der Geschichtsschreibung unterschiedlich akzentuiert wurde. Das hängt nur damit zusammen, dass eben die Entente insgesamt diesen Krieg gewonnen hat. Aber Rumänien hat eigentlich sozusagen unter militärischen Gesichtspunkten da eine sehr schwache Vorstellung geliefert, was sicher eben auch erheblich vor allem mit dem Ausbildungsstand dieser Armee zusammenhängt. Und da konnten auch die russischen Truppen, die da zur Hilfe gekommen sind, nicht wirklich helfen. Der Schlachtenverlierer Rumänien ging hernach mit beträchtlichem Landgewinn als Sieger aus den Pariser Friedensverhandlungen hervor. Umgekehrt die Situation in Bulgarien. Bulgarien hat eine eigene Dolchstoßlegende entwickelt nach der Niederlage 1918, also im Felde unbesiegt. Man ging davon aus, es ist keine militärische, sondern eine politische oder diplomatische Niederlage gewesen oder ein Versagen eben der bulgarischen politischen Regierungseliten und weniger des Militärs. Und aus diesem Ausgangspunkt dann hat man die Siege des Ersten Weltkrieges inklusive gegen Rumänien genutzt, um eine Erinnerungskultur aufzubauen, die verstärkt auf Heldentum geblickt hat, auf Aufopferung der Soldaten natürlich auch. Ganz anders die Erinnerungskultur in Siebenbürgen. Olivia Spiridon. In der siebenbürgischen Literatur ist typisch der Topos von der eingeinselten, gefährdeten Welt. Und dann heißt es, umgeben vom rauschenden Völkermeer. Das ist so typisch für diese Welt Siebenbürgens, dass der Krieg eben das Multiethnische sehr stark lädiert hat. Verstärkte Anstrengungen in Bulgarien und Rumänien zum 100. Jahrestag sind kaum zu übersehen. Zum Beispiel sozialgeschichtliche Untersuchungen, Regionalstudien, Generationenforschung, die individuellen Leidensgeschichten und Familienschicksale. Etwa die Aufarbeitung der Feldpostbriefe. Dennoch, eine siegergeschichtliche Annäherung an den Feldzug und seine Konsequenzen ist in Rumänien noch immer präsent. Das sieht man daran, dass jetzt zum Beispiel zum 100-jährigen Jubiläum auch ein großes EU-Projekt in Rumänien verwirklicht wurde. Das heißt The Road of the Glory of the Romanian Army. Nach 1990 und dem Ende der kommunistischen Herrschaft in der Region änderte sich auch die Geschichtsschreibung. Im Mittelpunkt steht seitdem nicht mehr der imperialistische Bösewicht Deutschland. Denisa Pedrova. Man versucht vielmehr jetzt die diversen Perspektiven, auch unter diesem Schwerpunkt Diversität der Erfahrung, Diversität der Erinnerung, zueinander in Verbindung zu stellen. Die Forschung in Bulgarien begreift sich jetzt an der Schwelle mit anderen internationalen Forschungsprojekten, sich in Kontakt zu setzen und gemeinsam europäische Erinnerung an den Ersten Weltkrieg zu forschen. Auf dem Weg dorthin findet Ende September in Bulgarien ein internationaler Kongress mit Wissenschaftlern aus den damals kriegsteilnehmenden Ländern statt. Mit federführend dabei ist auch ein Historikerteam von der FU in Berlin, darunter Denisa Pedrova und Gundula Galen. Ich würde mir wünschen, wohl zweierlei, vor allen Dingen mehr bilaterale neue Projekte, also mehr internationale Forschungsprojekte, die sich mit der Geschichte von unten, mit Erfahrungshorizonten, Wahrnehmungen des anderen beschäftigen würden. Die internationale Tagung möchte insgesamt eine Plattform bieten, um die in den letzten Jahren erzielten Forschungsergebnisse zum Rumänienfeldzug vorzustellen, zu diskutieren und zueinander in Beziehung zu setzen.